Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 63 und ich bin der Andi. Ich habe Brief gewählt oder gebriefwählt oder per Brief gewählt, Briefwahl gemacht, wie es korrekt heißt, weiß der Geier. Und nicht nur das. Für diejenigen, die es nicht wissen, da erhält man einen Brief, der Folgendes enthält. Einen roten Umschlag, einen blauen Umschlag, einen Wahlzettel, eine eidesstattliche Erklärung, eine Handlungsanweisung. Letztere erläutert hübsch bebildert, wie man das Puzzle zusammensetzen soll, also den Wahlzettel in den blauen Umschlag und den blauen Umschlag mit der eidesstattlichen Erklärung in den roten Umschlag. So weit, so schlecht, denn standardgefaltet passt der Wahlzettel nicht in den blauen Umschlag. Man muss das überstehende Stück auf den lapparellierten Rest und den Zettel anschließend nochmals seitlich oder mittig falten, damit er in den Umschlag passt. Dann klebt man ihn zu. Die wie ein Briefblatt gefaltete eidesstattliche Erklärung faltet man sinnvollerweise nochmals mittig, legt den blauen Umschlag in den Knick und kann das Ergebnis so in den roten Umschlag stecken, den man danach ebenfalls zuklebt. Selbstverständlich gibt es andere Varianten, aber diese war für mich ausreichend zielführend. Nicht zielführend war die Handlungsanweisung zumindest für K2 seines Zeichens Erstwähler. Der Wahlzettel passt nicht in den Umschlag. Darf man ihn knicken? Klar, sonst passt er ja nicht in den Umschlag. Nicht, dass der dann ungültig ist. Das wäre ja was. Alle Briefwahlstimmen ungültig, weil unzulässig geknickt. Nichtsdestotrotz ist die Sorge berechtigt. Bei Briefwahl kann man viel falsch machen, aber ein Knicken oder eine falsche Falz wird die Stimme wohl nicht ungültig machen. Dennoch frage nicht nur ich mich, wer diese realitätsfremden Handlungsanweisungen erstellt und warum. Neulich auf einem Parkplatz irgendwo im Oberbergischen. Tag, Sibylle, bist du auch einkaufen? Ja, Lisbeth, man kommt ja sonst nicht raus, weißt du? Ja, das ist ja immer das. Man kriegt ja auch nichts mit zu Hause, außer wenn mal zufällig jemand vorbeikommt oder anruft. Und das ist ja auch weniger geworden, wegen Corona. Sag mal, Lisbeth, du machst doch auch diese Briefwahl wegen dem Laschet seinen Plan, ne? Ja, Sibylle, habe ich dir doch erzählt. Genau, Lisbeth, genau. Und gestern habe ich meine Wahlunterlagen gekriegt. Und dabei ist mir was aufgefallen. Was denn genau? Da ist ja so ein Zettel bei, der wo zeigt, was du wie und wo reinstecken sollst. Ja, richtig. Aber das passt nicht so, wie es da drauf steht. Tatsache, Sibylle, das ist mir auch aufgefallen, aber ich weiß auch, warum das so ist. Ja, wieso denn, Lisbeth? Tja, Sibylle, das ist dem Laschet sein Plan B. Welcher Plan B? Na, ich hab dir doch erzählt, dass der Sascha gesagt hat, dass die Jungen den Laschet doch niemals wählen würden. Und dass, wenn die nicht wählen können, weil Quarantäne ist, der konkurrenzlos gewönne. Ja, das hast du erzählt. Siehst du. Aber weil die Grünen das auch wissen, haben die das auf ihre Wahlplakate gedruckt. Also, dass man Briefwahl machen soll, weswegen der Laschet das nun weiß. Und darum hat er sich den Plan B überlegt. Nun, Lisbeth, lass dir doch nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Was ist denn nun der Plan B? Der Plan B, Sibylle. Der Plan B ist, dass der Wahlschein nicht in den Umschlag passt. Lisbeth, ich bitte dich, so ein Blödsinn. Nee, genau das ist der Plan. Damit verunsichert er gewollt die Briefwähler in der Hoffnung, dass die dann was falsch machen und die Stimme dann ungültig ist. Das ist ja mal... Also, Lisbeth, das ist ja mal eine Verschwörungstheorie. Weiß man's, Sibylle? Weiß man's? Dem Laschet trau ich alles zu. Kennt ihr auch diese Menschen, die sich ohne Verzögerung sofort die Maske von der Nase reißen, sobald sie ein maskenpflichtiges Gebäude verlassen? So mit dieser Geschwindigkeit, als würde eine weitere Millisekunde unter der Maske ihnen den unmittelbaren Erstickungstod bescheren? Unabwendbar, irreversibel, die diese Maske nach Verlassen von Geschäft A runterreißen und 2 Meter weiter vor dem Betreten von Geschäft B wieder hochziehen? Was ich nun erzähle, beruht auf Tatsachen. Ich finde, ihr solltet das wissen. Da ist eine Firma, in der die Mitarbeiter Masken tragen müssen, sofern sie sich nicht an ihrem Arbeitsplatz befinden. Das heißt, ein Schlosser muss in der Schlosserei keine Maske tragen, auf dem Klo aber schon. Ein Elektriker muss in der Elektrowerkstatt keine Maske tragen, auf dem Klo aber schon. Oder in der Schlosserei. Oder umgekehrt. Soweit verstanden? Fein. Denn das ist noch wichtig. In der Schlosserei jener Firma steht eine Maschine zur Überholung Instandsetzung völlig egal. Vor dieser Maschine sitzt ein Elektriker mit der Verkabelung des zugehörigen Schaltschranks beschäftigt. Er trägt Maske, FFP2 hübsch als Kinnhalter drapiert. Und er ist einer dieser Menschen, die sich sofort die Maske von der Nase ziehen, sobald sie ein Gebäude verlassen. Auch für ihn scheint jede Millisekunde zu zählen, die Tortur der Maske minimieren und das Damoklesschwert des maskialen Erstickungstodes abwehren zu müssen. Zufällig kommt die Sicherheitsfachkraft vorbei, sieht den schmucken Kindschutz und fragt ihn, weshalb er seine Maske nicht ordnungsgemäß trüge. Antwort: Weil er bis eben allein in der Schlosserei war. Die Sicherheitsfachkraft erläuterte ihm daraufhin nochmals die Problematik der Aerosole, sprich, dass sie länger im Raum verbleiben, ihre generelle Ausbreitung und er mit seinem Verhalten gegebenenfalls die Schlosser gefährde, die in der Schlosserei, sprich an ihrem Arbeitsplatz, keine Maske tragen müssen. Er möge sich darum bitte an die im Betrieb geltenden Regeln halten. Widerwillig zog daraufhin der Elektriker seine Maske hoch. Am nächsten Tag verkabelte der Elektriker erneut mit heruntergezogener Maske in der Schlosserei, woraufhin sich die Sicherheitsfachkraft an den zuständigen Vorgesetzten wandte, der daraufhin seinem Mitarbeiter nochmals die Regeln erklärte. Mit dieser klaren Anweisung hätte es eigentlich gut sein müssen. War es aber nicht. Eine Woche später war der Vorgesetzte in Urlaub und der Elektriker erneut maskenlos verkabelnd in der Schlosserei. Dieser Elektriker ist übrigens Feuerwehrmann. Ein Allzeitbereiter, der alles stehen und liegen lässt, sobald der Alarmpiepser am Gürtel diddlidüd, um zur Feuerwache zu hetzen. Einer von den jungen Typen, die sich mit schwerem Atemschutz in brennende Häuser stürzen, wo sie Menschen retten und Katzenbabys. Atemschutz, für dessen Nutzung ein Feuerwehrmann unter anderem körperlich geeignet sein muss. Eine Eignung, die meines Wissens in regelmäßigen Abständen durch eine Untersuchung festgestellt werden muss. Das kann er also wohl, schweren Atemschutz tragen, aber diese FFP2-Maske, was soll ich sagen? Überaus interessant auch seine Argumentation. Erstens sei er ja geimpft und zweitens sei der Schaltschrank ja jetzt sein Arbeitsplatz. Als ob Aerosole sich gegebenenfalls daran hielten, in einem Bereich von 1,5 Metern um ihn herum zu verbleiben. Das ist wie mit Zecken. Sobald so eine FSME-Zecke an die nordrhein-westfälische Grenze kommt, stellt sie fest, oh, da ist ja gar kein FSME-Gebiet, nö, da krabbel ich jetzt nicht hin. Diverse Ärzte würden dem sogar zustimmen. So berichteten mir Bekannte, dass deren Hausärztin sie nicht gegen FSME impfen wollte, weil ja hier nichts wäre. Würden sie in Bayern wohnen, wäre das etwas anderes, aber in NRW? Dafür verschreibt sie angeblich gern Globuli. Also nicht gegen FSME, sondern generell, also da, wo es hoffentlich unkritisch ist. Menschen. Ja, ich weiß, da gehöre ich auch zu und, naja, aber wisst ihr, manchmal denke ich so über Religion nach und was es für eine geile Vorstellung wäre, wenn es diese Hölle wirklich gäbe, so wie man sich die vorstellt aus diesen Filmen wie Konstantin oder der Film mit Nicolas, also Cage. Was habt ihr denn gedacht? Alles glüht in düsteren rot-schwarzen Farben, überall brennt es, Asche wirbelt durch die vor Hitze flimmernde Luft, die Hitze brennt sich durch die toten Bronchien der fleischgewordenen Seele, die Haut wirft Blasen und der Delinquent, MWD, spürt das alles, des Todes zum Trotz. Dafür kann es dann so lange dauern, wie es dauert, also maximal ewig. Ja, und da kommen dann gegebenenfalls alle die hin, die bei der Bundestagswahl die Wirtschaftsentfesselung ist wichtiger als Klimaziele spacken wählen. Sofern es dann irgendwann den Tag gibt, an dem die Klimaerwärmung die 1,6 Grad Marke übersteigt, zack, ab in die Hölle. Wär doch gerecht. Wer den nachfolgenden Generationen die Zukunft verbaut, verbaut sich das Paradies. Dort muss man dann so lange die Höllenqualen erleiden, wie es die direkten Nachkommen auf der Erde müssen, bis die Temperatur wieder unten ist. Die Vorstellung hat nur einen Haken. Privilegiert werden dann die, die keine Kinder haben, denn keine Nachkommen, keine Hölle. Obwohl man denen die komplette Ewigkeit geben könnte. Nicht nur keine Kinder, sondern auch noch egoistisch allen anderen gegenüber die Klimakiller gewählt. Das steht dann irgendwann im zukünftigen Testament. Sie wählten die Lusche auf dem toten Pferd nach den Ideen des Merzes. Damit entfesselten sie die Wirtschaft, das Klima und die Erde wurde zur Hölle. In ihrer Not huldigten sie in der Apokalypse den falschen Göttern, KI und Quantencomputern, die, um euch eine Vorstellung zu geben, Skynet-mäßig irgendwann Maschinen bauen, die Total Recall-mäßig die Erde runterkühlen. Blöd nur, weil die Computer Supraleiter sind auf ein für Supraleiter tolles, aber die Menschheit unzuträgliches Maß. Naja, das Ganze etwas epischer aufgebläht, aber das ist in etwa der Plot, der zur Abwechslung der Triage oder Trilogie mit der Apokalypse beginnt. Ein Messias kommt nicht vor. Irgendwann stellt sich die Quantencomputerin, zu der die absolut vereiste Erde geworden ist, die Frage nach dem Warum und sieht keinen Sinn in ihrer Existenz, weil außer ihr nichts mehr ist und schaltet sich ab. Kurzzeitig erwog sie zwar, der Hai für die Borg werden zu können, verwarf den Gedanken jedoch, weil es ohne die Föderation keinen Sinn machte. In Konsequenz der abschließenden Genesis taut die Erde wieder auf und die eine oder andere Amphibie, so lang grün, erwacht aus ihrem Eisschlaf, Pflanzen sprießen aus den aufgetauten Böden und nach ein paar tausend Jahren ist wieder alles schick. Falls die Sonne vorher nicht dieses roter Riese weißer Zwergding durchzieht, dann ist die Erde nämlich weg. Puff, verglüht. In der Aufblähphase eines sterbenden Sterns. Also überlegt's euch, es sei denn, wollt ihr die totale Dystopie? Nicht? Dann macht eure Kreuze oder Xe besser direkt an der richtigen Stelle. Ist auch so ein Ding. Alle reden und schreiben immer vom Ankreuzen, aber in Wahrheit ist es Anixen. Weil man in die Ankreuzkästchen bzw. Ankreuzkreise Xe macht und keine Kreuze. Achtet mal drauf. Apropos X. Noch nie hat ein X irgendwo irgendwann einen bedeutenden Punkt markiert, sagte Indiana Jones und hatte damit Unrecht, womit wir beim Geocaching wären. Letzten Sonntag war ich cachen. Das heißt, eigentlich waren meine Holde und ich schrittieren, aber dieses Mal lenkte ich den Spaziergang so, dass wir an zwei potenziellen Dosen vorbeikamen. Die eine war ein Traddi, die andere ein Mystery. Jetzt muss ich vorausschicken, dass mir der Gedanke beim Frühstück kam. Kaffeeschlürfend öffnete ich eine Handy-App, um einfach mal zu gucken, ob da fußläufig etwas zu erreichen ist. Tatsächlich, obige zwei Caches. Ein Traddi, da muss ich nichts lesen, und beim Mystery war das erste, was ich sah, eine Hydrantenbeschilderung, anhand der man die Final-Koordinaten bestimmen kann. Da muss man quasi auch nichts lesen. Obwohl es sich ja immer empfiehlt, das Listing zu lesen. Am Rechner hätte ich das wohl auch gemacht, aber auf dem Handy, ach was, so ein Schild ist ja eindeutig. Insofern es da ist, denn an den Listing-Koordinaten angekommen war da keins. Etwas weiter links oder rechts hingegen schon. Dumm nur, dass es sich um eine andere Anordnung handelte und die Zahlen zum Ausrechnen der Koordinaten auch nicht passten. Dann eben nicht, dachte ich, und wir spazierten zum Traddi weiter. Auf dem Weg kamen wir immer mal wieder an solchen Schildkombinationen vorbei, aber nichts wollte passen. Wir gelangten zum Traddi, fanden und lockten ihn und bemerkten recht nah eine Schilderkombi, die just aussah wie die gesuchte des Mysteries. Auch die Ziffern erschienen logisch und schnell hatten wir ein passendes Koordinatenpaar ermittelt. Laut Karte und Ortskenntnis könnte an dieser Stelle sogar etwas sein. Etwas später dort angelangt, fanden wir vor Ort tatsächlich das Döschen. Small, wie angekündigt war es nicht, sondern ein Mikro. Aber mit Größen haben's Cacherinnen ja. Zu Hause beim Loggen fiel mir übrigens auf, dass im Listing klar beschrieben war, wo man das Schild hätte finden können. Wenn man es denn liest. Egal. Beide gefunden. Ich kann es noch. Was ich allerdings nicht kann, ist mir Termine merken. Dafür habe ich meine Holde. Leider funktioniert das nur, wenn ich ihr diese auch mitteile. Das kann ich aber offenbar auch nur bedingt und so kam es, dass ich die Wilseder Bergtour verpasste, besser bekannt unter GC9DBJV Gipfelstümper 9-11 Edition. Wie und was das war, hat der Herr Debudi bereits auf der Seite der Schweigenden Mehrheit erzählt und vielleicht wird das Thema noch im entsprechenden Podcast kommen. Insofern belasse ich es dabei und trauere still vor mich hin, dieses Event und ein paar Leute verpasst zu haben. Naja, irgendwas ist ja immer. Dafür habe ich beim Fund eines der zwei Caches ein Souvenir erhalten, das Reach the Peak Winsen Basecamp Souvenir, um genau zu sein. Wie passend. Stattdessen hätte ich tatsächlich lieber den Peak des Mount Wilsede, aber dafür hätte ich den Hintern hochkriegen müssen. Doppelt gesehen. Naja, nützt ja nichts. Vorbei ist vorbei. Vielleicht beim nächsten Mal, denn nach dem Peak ist vor dem Peak. Und das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 63 vom 17.09.2021. Am Ende gibt es statt des üblichen Outros erneut synthetische Töne, die man im Bereich der elektronischen Musik verorten kann. Abermals kommt das Stück, welches am Rande bemerkt noch keinen Titel hat, zur Freude aller Hörenden, ohne Gesang meinerseits aus. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. Ach ja, und nicht vergessen, ne? Wenn ihr das Kreuz an der falschen Stelle macht oder das X oder was auch immer, also im falschen Kreis dann oder in den falschen Kreisen, Hölle. Ihr wisst Bescheid. Überlegt's euch. Ihr habt nur diese Chance. Thank you.